hunderttausend kleinen Bühnerein. Wer zum Spät Erika, denn ihr Herz ist voller Süßigkeit, zarter Duft entströmt des Blütenkleid. Auf der Heide blieb ein kleines Blümelein, und das heißt Erika. In der Heimat wohnt ein kleines Mägdelein, das heißt Erika. Dieses Mädel ist mein treues Schätzelein und mein Glück, Erika. Wenn das heile Kraut rot lila blüht, zum Gruß ihr dieses Lied. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein, und das heißt Erika. Auch ein Blümelein, und das heißt Erika. Schon beim Morgengrauen, so wie beim Dämmerschein, schaut's mich an, Erika. Und dann ist es mir, als sprech es laut, denkst du auch an deine kleine Braut. In der Heimat weint um dich ein Mädchen.